jetzt sofort mein Intro. Dieser Wichser. Doppel J steht für Rap, Ficken ohne Nachdenken. Meine scheiß Booth ist ne verfickte Grabstätte. Hoes, die sagen, ich bin Träger, haben recht. Du wolltest bei AB13 sein, aber warst zu schlecht. Meine Crew macht Battle Rap und schneidet sehr gut ab. Nicht mit Kronen in der Juice, sondern mit der Axt. Drehen Videos bei Nacht, weil wir blass bleiben wollen. Deine Raps sind wie Kinder, die man abtreiben sollte. Warum schreiben Noten mir um 83? Qualität von meiner Stimme ist so dreckig, dass sie knackt. Siehst du, schlaue deutsche Rapper dachten wirklich, sie sind Stars. Aber nach dem Uzi-Mob kommen sie nicht mehr an den Start. Seitdem es Noten gibt, warten Noten nur auf mich. Ich bin leicht zu beschreiben, weil ich nicht fick. Oh, ihr seid Abfall, ich bin Fächen und fick Deutschland in den Lässe. Mann, ich trage ein Geweih und mache Löcher in die Decke. Du bist ein Derb, denn dein Vater weiß jetzt, dass du rappst. Weil du deine Freundin suchst, die liegt nackt in meinem Bett, du. Bist ein Opfer und hast achtmal täglich Pech. Bloß deine Cousin Kappi, K-Streak und ApoRed. Ich bin zu hetero für Don't Let the Label Label You. Und absolut unfickbar, denn ich rap sogar geknebelt gut. Du bist verwundert, ich komm nachts aus deinem Schrank. Du bist laut, Mann, ich halte dumme Noten auf Distanz. Du willst bitte mal ein Pentagramm, ich komm. Jetzt willst du nicht mehr battlen, na und Junge, ich schon. Du Potzer, du siehst bleich aus, aber scheiß drauf. Ich rappe eine Zeile und du kriegst es mit dem Kreislauf. Ich schieß auf deine Beine und du Nutte machst dein Flick. Du hältst dich für ein Artist, aber wenn dann nur so Pickup. Ich war lang unter Verschluss, aber nützt ja nix, es muss. Deutsche Rapper sind zu lieb geworden und das verschafft mir Frust. Killer Flows von Outer Space direkt in die Fresse. Ey, ich rappe auf Klingonisch, wenn ich muss oder ich fresh bin. Ich wette nie umsonst, ich will immer was gewinnen. Tribut Nummer 1 ist dein erstgeborenes Kind. Ich bin der Anti-Mensch, Antichrist, Anti-Alles. Ich mach deinen Körper auf den Splash zu meiner Flagge. Ich werd dich mit der Brechstange köpfen. Es sieht aus, als würde ich eine Sektflasche öffnen.